Mustertest. Prüfungsteil hören. Teil 1. Sie hören Ansagen am Telefon. Zu jedem Text gibt es eine Aufgabe. Ergänzen Sie die Telefonnotizen. Sie hören jeden Text zweimal.